Die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas besuchten Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten auch den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, die historische revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchun, die historische Gedenkstätte über den Vaterländischen Befreiungskrieg, den Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges, den Palast der Wissenschaft und Technologie und das Zentrale Museum für klassenmäßige Erziehung. Sie pflanzten im Arboretum des Sonnenpalastes Gumsusan und in der historischen revolutionären Gedenkstätte Mangyongdae die Bäume an.